6-teilige Podcast-Serie im Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 4. Mit Mirko Kreibich, Marina Frenk, Fabian Hinrichs und Matthias Habich als Erzähler. Musik Michael Rodach. Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019. Redaktion Juliane Schmidt.